Deutschlandfunk Kultur Tonart. Wir bekommen es jetzt mit einer Musikerin zu tun, die aus dem altbekannten Material Bewegendes, Anrührendes erschafft. Wie sie das schafft, das werde ich sie gleich fragen, aber zuerst hören wir uns die erste Minute ihres neuen Albums an. Da steht nämlich ein Monster von einem Song, den Julia Jacklin hergestellt hat, so schleppend und schwer, dass er einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Do you still have that photograph? Would you use it to hurt me? Well, I guess it's just my life, and it's just my body. I guess it's just my life, and it's just my body. It's just my life, and it's just my body. I guess it's just my life, and it's just my body. Buddy von Julia Jacklin. 5 Minuten geballte Traurigkeit. Oder verstehe ich da was falsch? Denn in der Musik der Australierin geht es nicht nur um Traurigkeit, es geht auch um Selbstbehauptung unter anderem. Julia Jacklin ist gerade auf Tour, um ihr Album Crushing vorzustellen und war vor der Sendung bei uns. Hello Julia Jacklin, welcome. Hello, thank you. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist Ihre neue Platte? Eine Art Tagebuch, eine Therapie oder ein Statement im Sinne von, ich lasse mir das alles nicht mehr gefallen? I think it's just music. It's just songs. It's definitely not a statement. I don't like statement-y music. It's definitely not a diary. You know, it's definitely personal, but I think if people opened up my diary, it would be a lot less interesting. Or more interesting, but not as nice to read. Yeah, and maybe it's probably more therapy than anything. It's a way to get my feelings out of my body and my mind. It's probably more in that vein. Julia Jacklin bei uns im Studio hat gerade eben auf die vielleicht gar nicht so intelligente Frage geantwortet, was das nun genau ist, ein Tagebuch oder ein Statement oder eine Therapie gesagt. Ein Tagebuch ist es auf keinen Fall, weil es natürlich was Geschriebenes ist, also nicht eins zu eins. Ein Statement ist es aber auch nicht, weil sie keine statementartige Musik gerne macht. Das gefällt ihr eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es noch am ehesten so eine Art Therapie, weil es natürlich sehr persönlich ist, aber am Ende ist es eben einfach nur Musik. Der erste Song, Buddy, den wir gerade gehört haben, der ist so intensiv und schleppend langsam. Warum steht der ganz am Anfang von Crushing? I don't know. I wanted to put something maybe slightly challenging at the front to kind of draw the right people in. And maybe, you know, for people who are into more upbeat, fun, quick, positive music, maybe they will be like, okay, this isn't for me. So yeah, I think it was just, I wanted to take a bit of a risk there and put something that might turn people away, but draw the right ones in. Yeah. Sehr interessant. Dieser Titel Buddy, der steht da ja wirklich nicht ohne Grund ganz am Anfang dieses Albums, sondern der ist dazu da, um erstens zu zeigen, in was für einer Art von Ton dieses ganze Album gehalten ist. Dann aber auch so, ja, ein bisschen was Herausforderndes ganz am Anfang hinstellen, was etwas, was challenging ist und was dann eben die richtigen Leute reinzieht und vielleicht die Leute, die nur so auf so eine oberflächliche Art und Art von Spaß stehen, eher so ein bisschen abschreckt. Der Körper, persönlicher Freiraum, Personal Space, das sind so zentrale Themen auf Crushing. Waren das schon immer Ihre Themen? I have always been someone who really needs and thrives in solitude, and becoming a touring musician doesn't really complement that kind of need. It's just a very intense kind of way to live where you don't really have much space to yourself, and slowly becoming like a bit of a public figure as well, that takes another element of my own space away from me. So, and then if you add a relationship into that, I think it's very difficult to find the moments that you are completely alone or that you are yourself. So I think I've always been like that. ever since I was a kid, but definitely becoming a musician has increased those feelings for me. And I wrote this whole album on tour when I was constantly surrounded by people. I wrote it in the tour van and I wrote it in the venues and yeah. Julia Jacqueline hat gerade erzählt, dass sie dieses Album Crushing komplett geschrieben hat, als sie auf der Tour war, also im Tourbus, auch immer von Leuten umgeben, war schon immer ein Mensch, der eher so für sich sein wollte oder sich so eine Art Einsamkeit, Alleinsein brauchte. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man als tourender Musiker unterwegs ist, dieses Alleinsein zu finden. Im Gegenteil, wenn man dann auch so eine Art öffentliche Figur, so eine Public Figure auch noch wird, dann wird das natürlich schwerer und schwerer insgesamt. Und aus diesem Gefühl, aus diesem Bewusstsein heraus ist eben auch dieses Album entstanden mit diesen ganzen Themen, die wir da gehört haben. Ich habe es gerade schon mal gesagt, Ihre Platte ist sehr intensiv, was auch an der Produktion liegt. Die Mikrofone, die haben alles eingefangen, die Seitengeräusche der Gitarre, Atemgeräusche, jedes Schlucken. War das auch Absicht? Yes, it was. I felt like because the songs were so intense and personal that it would be, I'd be doing a disservice to them if I tried to cover them up with polish and production. And I also just, they're the records I love. Like, I love albums where you put it on and you can hear the person in the song. I think we have so much technology these days and we have so much access to things that can strip us of our humanity or of just, yeah, our the way we sound, that it's very easy to get carried away in a studio and kind of erase all of that. But I feel like I play folk music and I feel like I'm part of that tradition. And I think that the song and the person comes first and production is second. But in saying that, the production was really important. And Burke Reed, who produced it, he really understood that. And yeah, the production was very important, making sure it was kind of just like a solid rock beneath everything. Yeah. Julia Jacqueline hat gerade erzählt, die Produktion dieses Albums ist ganz wichtig. Sie selber sieht sich in so einer Folk-Tradition und deshalb, da ist es eben wichtig, dieses Album dann nicht pro Tour zu produzieren. Burke Reed hat diese Platte produziert und hat das auch verstanden, dass es da eben darum geht, so eine Unmittelbarkeit einzufangen, sowas Authentisches. Heutzutage im Studio ist ja alles möglich und um dieser Versuchung nicht nachzugeben, so etwas tot zu produzieren, eben versucht man es so unmittelbar wie möglich zu machen. Wir haben schon drüber gesprochen, trotzdem noch mal ganz kurz. Sie sind jetzt gerade auf Tour mit dieser neuen Platte und da kommen mir sofort diese Geschichten, die Sie auch schon erwähnt haben, nach Ihrem Debütalbum in den Kopf. Damals waren Sie 2 Jahre lang unermüdlich auf Tour und brannten so nach und nach aus. Was machen Sie denn jetzt anders? I'm a more confident person, so I'm able to ask for things that I need, whereas before I was very timid. And I think when you first start touring as a musician, you don't really know what's okay or what's normal or what you can expect or what you deserve because you're just so like confused and grateful that it's happening at all. So it's very easy to end up putting yourself, prioritizing yourself last in the whole machine because you just want to make sure that nobody takes it away from you. Yeah, I'm definitely more confident, but honestly, in a less romantic way, I have more money. And that's unfortunately a big part of touring is that we can hire a slightly bigger car and we can, you know, sometimes have our own rooms in hotels instead of staying in hostels where we're sleeping in bunk beds. And I can have a day off instead of trying to fill every single day with something in order to make the trip worth it, because it costs a lot of money to leave Australia, especially with a band. So confidence and money. Das ist ein schönes Schlusswort hier bei uns. Also Selbstvertrauen und Geld machen die neue Julia Jacqueline aus. Früher war es eben so, dass sie auch am Anfang ihrer Karriere in der Musikbranche, niemand in der Schule sagt einem ja, wie so eine Musikkarriere zu verlaufen hat, wie man sich dazu verhalten hat. Und da war sie vielleicht noch ein bisschen ängstlich. Jetzt inzwischen weiß sie, wie es geht, hat sehr viel mehr Selbstvertrauen. Gleichzeitig hat sie ist nicht reich, aber sie hat mehr Geld als früher. Und das bedeutet einfach, man kann sich zum Beispiel Beispiel ein größeres Auto holen. Man muss nicht mehr im Hostel schlafen, sondern kann sich vielleicht auch mal ein vernünftiges Hotelzimmer suchen. Man hat also vielleicht auch mehr Platz und kann auch mal einen Tag frei nehmen, damit man wieder so zu Sinnen kommt sozusagen. Und all das eben macht so den Unterschied aus zwischen Julia Jacklin von heute und damals. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Thanks a lot for coming by. Thank you. Und wir hören noch einen Ihrer neuen Songs, eingespielt hier bei uns im Studio. Everyone, he's gonna thrive.